Tout en roulant les airs. Co, co, ro, ro, bo, bo, ré, ré, car, car, car, car, car, car. Co, ro, bo, ré. Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, Olaviga, Olaviga, Olaviga, Olaviga, Olaviga, Olaviga, Olaviga, Olaviga, Olaviga, Olaviga, Olaviga, Olaviga, Olaviga, Olaviga, Olaviga, Olaviga, Olaviga, Olaviga, Olaviga, Olaviga, Olaviga, Olaviga, Olaviga, Olaviga, Olaviga, Olaviga, Olaviga, Olaviga, Olaviga, Olaviga, Olaviga, Olaviga, Ram ram, shut, shang, oh. Ram ram, shut, shang, oh. Ram, ram, ram. Ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Kolaviga, kolaviga, kolaviga, kolaviga. Olaviga, olaviga, olaviga, olaviga. Mata, mata, mata. Mirti, mirti, mirti. Mirti, mirti, mirti, mirti. Eh, la, roba, robin, roba, roba, robin. Ringa, ringa, ringa, ringa. Ranga, ranga, ranga, ranga. Dinga, danga, don. Din, dan, don. Din, din, dan, dan, don, don. Don, don, je fais.